Das Afrikanische Komitee für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk mit dem Hauptsitz in Nigeria stellte am 2. Juni einen Beitrag ins Internet und hob darin hervor, dass die Liebe der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il zur Nachwelt, die ihr ganzes Leben lang für die Angehörigen der neuen Generationen alles eingesetzt hätten, heute von Genossen Kim Jong-un unverändert fortgesetzt werden.